Abschnitt 7. Aus David schlägt die Harfe von Richard O. Frankfurter. Diese LibriVox-Aufnahme ist lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Der Erbfeind, Teil 7. Nachdem die Entfernung sich hinreichend vergrößert hatte, trat David vor die Höhle und rief Saul an. Die Gefahr schien größer, als sie war. Ein Speerwurf oder Bogenschuss konnte ihn nicht treffen. Dazu waren sie zu weit auseinander. Auch brach die Dunkelheit schnell herein. Seinen Aufenthalt durfte er verraten. Lange konnte er doch nicht mehr verborgen bleiben, und schlug das kühne Unternehmen fehl, so blieb ihm noch die Nacht zur weiteren Flucht. Und er konnte alles gewinnen. Denn wenn die geübte Schonung Sauls Herz nicht rührte, so durfte David doch des vollen Eindrucks auf seine Gefährten sicher sein, besonders auf die vornehmsten, die mit in der Höhle gewesen waren und mit in Todesgefahr geschwebt hatten. Auch diesmal handelte David in allem klüglich. Er warf sich auf den Boden nieder, zeigte Saul den Fetzen seines Mantels und sagte an, was er getan und dass er dem Rate, ihn zu erwürgen, nicht gefolgt war. Und er jammerte herzzerreißend und fragte kläglich, warum Saul ihn denn hasse und verfolge. »Wer bin ich? Ein Nichts, hilflos, ungefährlich, unwürdig deiner Beachtung, kein Gegenstand für den Zorn des Herrschers. Wem ziehst du nach, König von Israel? Einem toten Hunde, einem Floh?« Es war ein erbarmungswürdiges Schauspiel, aber auch sehr erbaulich für alle gutgesinnten und braven Vertreter hoher Bürgertugend. So muß Hochmut zu Fall kommen, da lag der Mann vor ihnen im Staube, der in trunkenem Schwunge sich erhoben hatte über sie alle, der reich, jung, schön, geliebt, geehrt, gefürstet, auf dem Gipfel der Macht und des Glücks gestanden hatte, jetzt zerlumpt, von der Wüstensonne verbrannt, von den kalten Winden der Nacht durchfrostet, abgemagert durch Entbehrung und die Hetze, mit struppigem, ungepflegtem Haupthaar kaum erkennbar in dem wilden Bart, der ihm gewachsen war, ein Nichts, ein Niemand, wirklich ein toter Hund, der keinen mehr beißen kann, ein Ungeziefer, das man mit einem Fingerdruck, mit einem Fußtritt verächtlich zerquetscht. Es war sehr traurig, aber auch höchst moralisch, erhebend für alle Gerechten, die nicht auf bösen Wegen wandeln, wie dieser dreiste Jude, dem das Schicksal es ordentlich eingetränkt hatte. Es war direkt rührend, und alle weinten. Selbst Saul, wohl zum ersten Male in seinem Leben. Die ganze Sinnlosigkeit und Zwecklosigkeit aller menschlichen Anstrengungen, allen irdischen Strebens ging ihm auf angesichts der Demut und Selbsterniedrigung, die David vor ihm in die Knie zwangen. Dass er ihm jetzt nichts antun konnte, war ihm sofort außer Zweifel. Der Mann, der den Feind verschont hatte, blieb für diesmal unverletzlich. Hätte David, hätte irgendwer den König beschämen und an Großmut übertreffen sollen? Mochte auch nicht Edelsinn, sondern kluge Berechnung David zu seinem Tun und Lassen bewogen haben. Die Tat sprach, nicht das Motiv. Saul hob sofort die Verfolgung auf und verkündete David, er könne frei gehen, wohin er wolle. Er selbst kehrte nach Gibea zurück, schwermütiger als vordem. Wenn er auch nicht an Vorzeichen glaubte, so bedrückte ihn doch, dass er so nahe dem Ziel umkehren musste. Und nicht aus äußerem Zwang, sondern aus innerem. Sie waren Gegner gewesen, hatten miteinander gerungen, jeder auf seine Art, jeder mit seinen Waffen. Offen und geradezu er selbst, mit allen heimlichen Kniffen und verdeckt der andere. Und doch hatte er ihn nicht fällen dürfen. Waren sein Leben, seine Weltanschauung, seine Überzeugung falsch? Lagen die Begriffe Gut und Böse nicht so einfach, wie er angenommen? Oder konnte es sein, dass die Gottheit, dass das Glück sich für das Schlechte entschied? War nicht in Wirklichkeit er der Verfolgte, Gejagte, der im Staate und in seinem Hause immer einsamer wurde? David hatte, als er in der Felsenwüste sich vor ihm beugte, sich gerade dadurch über ihn erhoben. War nicht der Sieger, sondern der Besiegte der Stärkere? nicht der Mächtige, sondern der Geringe, über Saul war der schlimmste aller Dämonen gekommen, der Aushöhlende und Auflösende, der Zweifel. Und dies war der Abschied, der von David zu ihm herüberstrahlte. Denn im Höhlengebiet von Engedi war es das letzte Mal, dass Saul, der Mann, der jäh mit dem Speer warf und fehlte, und David, der Mann, der bedachtsam mit der Schleuder zielte und traf, einander Auge in Auge blickten. Aber der Zweifel hinderte Saul nicht, das weiterhin zu tun, was er für seine Königspflicht erachtete. Hatte er auch am Körper Davids Gnade geübt, so gab es keine Milde für die Idee, die er vertrat. Das Vaterland über der Partei, die Reichseinheit über allem. Unerbittlich ging er gegen die bedrohlichen Strömungen vor, bekämpfte die Reaktion mit allen Mitteln, machte ihre Anhänger heimatlos, löste die Priestervereinigungen als volksgefährlich auf und verbot alle volksverdummenden Auswüchse der Religion, besonders das Wahrsagen und Zeichendeuten, bei Todesstrafe. Den Hauptschlag aber zu führen, den Jahwe-Kult auszurotten und das Hohepriesteramt abzuschaffen, ersparte ihm Samuels Tod. Unversöhnlich und unversöhnt ging er dahin. Bis zuletzt hatten die Gegner des Königs an ihm und in seiner Stadt Rama Zuflucht und Stütze gefunden. Hier blieb der Mittelpunkt aller Umtriebe der sogenannten Patrioten. Sein Heimgang war der schwerste Schlag für sie. An die Wahl eines Nachfolgers wagte niemand zu denken, das hätte Saul nie zugelassen. Die Sache der jüdischen Separatisten und Anhänger der Wiedererrichtung eines Priesterstaates schien gänzlich verloren. Sie waren ihrer Führer beraubt, Samuel zu den Vätern versammelt. David? Niemand wusste genau, wo er weilte. Nobe zerstört, die dortigen Priester tot, andere in alle Winde zerstreut, ohne Zusammenhang, missachtet, vergessen wie die heilige Bundeslade, die Saul in betonter Geringschätzung in irgendeinem Winkel Judas verfaulen ließ, nachdem die Philister sie freiwillig zurückgeschickt hatten. Wo ist deine Macht, Jahwe, Jehova? Wo ist die Kraft deiner rechten Hand, Zebaoth? Wie lange willst du zuschauen, dass es deinen Dienern im kurzen Rock und allen Anbetern des wahren Gottes auf Erden so herzlich schlecht geht? David, du Hoffnung aller Orthodoxen und wahrhaft Frommen, Säule des Glaubens, der du die Knechte des Herrn wieder einsetzen solltest in ihre Gerechtsame, Pfründen und Gülten, der du den oberen 10.000 wieder soziales Ansehen und Sicherung ihres Besitzes und die Bevorzugung in Ämtern und Würden verschaffen solltest, auf die sie nach ihrer Behauptung und dank der Beschränktheit der niederen Masse einen unverjährbaren Rechtsanspruch haben. David, o David, was treibst du? Wo bist du? Nach dem Zusammentreffen mit Saul verhielt er sich ganz still. Er durfte das Misstrauen des Königs nicht von Neuem wecken. Sein Fähnlein war zersprengt, abgerissen und es fehlte völlig an Geld. Er sammelte die Seinen notdürftig und überlegte in Erwartung besserer Gelegenheit, wie er sich Mittel verschaffen, seine Leute beschäftigen könnte. Auch wollte er sie nicht ganz aus der Übung des Kriegshandwerks kommen lassen. Sein findiger Geist fand bald das einzig Richtige. Er wurde Räuberhauptmann. Bisher hatte er zwar gelegentlich auch schon mit Gewalt ein wenig nachgeholfen, wenn man ihm nicht freiwillig gab, was er begehrte. Jetzt aber brachte er das edle Gewerbe in ein wohlgeordnetes System. Das Gebiet von Maon, wo er schon einmal geweilt hatte, schien ihm am geeignetsten. Hier liefen die alten Karawanenstraßen durch von Südosten aus der Wüste Pharon und südwestlich von Ägypten her durch die Wüste Sur. Reiche Beute konnten rasche, entschlossene Männer den ermüdeten Wanderern abzwingen. Zogen sie es nicht vor, Tribut für die Bedeckung gegen andere Horden und für den Durchzug und Geleit zu gewähren, so durften sie sich nicht beklagen, wenn das Recht der Stärkeren ihnen wirksam eingeprägt wurde. Immerhin waren diese Einnahmequellen zufällig und schwankend. Den regelmäßigen Bedarf mussten die Viehzüchter in den kleinen Flecken am Rande der Wüste decken. Man übernahm den Schutz ihrer Herden und Hirten gegen Überfälle. Und wenn auch die meisten meinten, die einzig drohende Gefahr sei die Räuberbande Davids selbst, so zahlten sie doch die verlangte Versicherungsprämie mit guter Miene, um kein böses Spiel zu erleben. Eine Ausnahme versuchte nur der Begütertste zu machen, ein Besitzer stattlicher Viehmengen, zugehörig dem den Hebräern noch nicht ganz assimilierten kanaanitischen Stamme Kaleb. Ein aufgeblasener, auf seinen Reichtum und die große Zahl seiner Sklaven pochender und vertrauender Mann. Alle benannten ihn nur mit seinem Spitznamen Nabal, der überaus törichte. Die Berechtigung dazu zeigte sich auch in seinem Verhalten zu David. Als dieser zum Fest der Schafschur Boten sandte und mit dem Hinweis, dass er das ganze Jahr hindurch seinen Hirten sich freundlich erwiesen und von seinem Vieh nichts gestohlen hatte, eine Abgabe erbat, vermochte Nabal das Berechtigte des Verlangens und die große Anständigkeit Davids nicht zu erkennen. Sein schwerfälliger Geist begriff es nicht, dass er dafür bezahlen sollte, dass man ihn nicht geplündert und gebrandschatzt hatte, und erwies die Gesandtschaft des Scheichs reichlich unhöflich ab. Das durfte natürlich nicht geduldet werden. Solche Ablehnung einer freundschaftlichen und bescheidenen Forderung konnte böses Beispiel geben. Alle 600 Mann mussten antreten. Der dritte Teil blieb zur Bewachung des Lagers zurück, denn es gab noch anderes Raubgesindel in der Nähe. Der Rest sollte Karmel, den Wohnort des Nabal, überfallen und diesem dickschädeligen Bauern Respekt vor David und seinen Trabanten beibringen. Ging hierbei der Dickschädel in Stücke, so hatte er sich solch bedauerlichen Unfall selbst zuzuschreiben. Aber es kam nicht so weit, denn der dumme Hans hatte glücklicherweise eine kluge Liese zur Frau. Diese, Abigail mit Namen, übersah das Unheil, das ihr Mann angerichtet hatte, fragte den von Festereien ohnehin schwer Bezechten nicht viel, packte an Nahrungsmitteln zusammen, was sich in der Eile nur fand, eilte auf einem Esel vor das Dorf und traf David und seine im Abenddunkel anrückenden Schnapphähne noch zur rechten Zeit. Das reiche Geschenk und die bittenden Augen der schönen Abigail verfehlten ihren Eindruck nicht. Die Heldenschar murrte zwar, sie hatte sich schon sehr auf ein hübsches Freudenfeuer in Karmel gefreut, aber Davids Befehl zwang sie, nach einem Austausch sehr höflicher Reden zwischen ihm und Abigail zur Umkehr. Was die beiden sonst noch miteinander verhandelten, weiß niemand. Jedenfalls aber lohnte der göttliche Segen die glückliche Milde Davids aufs Beste. Schon 10 Tage später berief der Herr Nabal den reinen Toren zu sich. Er war ein schwerer, zum Schlagfluss neigender Mann. Nichts Auffälliges also an so jähem Tode, keine Spuren, kein Verdacht auf etwaige heilsame Tränklein, die ihm den Wein gewürzt haben möchten. Dass sofort nach seinem Tode David Brautwerber sandte und Abigail ihm bereitwillig als sein Weib in die Wüste folgte, kann auch nicht verwundern. Welche Frau vermöchte dem romantischen Doppelzauber eines Mannes zu widerstehen, der Räuberhauptmann ist und obendrein Tenor? Abigail schenkte David mit Zerstreuungen süßer Liebeständelei Ersatz für seine Gattin, die herbe Michal, die Saul ihm zur Kränkung anderweit verehelicht hatte. Die Heirat verschaffte ihm daneben auch Reichtum und neue Beziehungen. David blieb auch hier nicht auf halbem Wege stehen. Er legte sich noch einige andere Frauen zu, wobei er Töchter aus den vornehmen Familien der kanaanitischen Nachbarschaft von Juda auswählte. So verband er das Nützliche mit dem Angenehmen. Denn man musste doch immer der Zukunft gedenken und sehen, wie sich die breite Lücke, die der Tod Samuels bedeutete, auf andere Weise schließen ließ. Das Wiederaufblühen Davids, die allmähliche Zunahme an Ansehen und Vermögen, die Verbindung mit den Randstaaten blieben Saul nicht verborgen. Und David wiederum erfuhr, dass der Zorn des Königs von Neuem erwache. Verdächtige Vorfälle verrieten ihm, dass sein Leben gefährdet war. Was 3000 ehrenwerte Krieger des Königs in wochenlanger Verfolgung nicht erreicht hatten, das konnte ein gedungener Bravo, womöglich ein feiler Halunke aus der eigenen Mannschaft, in einer Minute oder mit wacker wirkendem Gift in wenigen Tagen vollbringen. Man musste auch, sollten die 600 für die Stunde der Tat frisch und zuverlässig bleiben, mehr tun, als sie zur räuberischen Landplage erziehen. Nicht nur außerhalb des Gesetzes, außerhalb des Vaterlandes musste man sie stellen, so tief die Kluft zwischen sie und Israel reißen, dass kein Verrat sie überbrücken konnte. Zudem war das Land ausgesogen, den eigenen Besitz wollte der sorgliche Hausvater nicht gern schmälern. Es galt also wieder einmal den Schauplatz zu wechseln und diesmal so, dass er sich Sauls Macht entzog, die seinen beisammen hielt, ihnen den Weg zur Rückkehr in die Heimat und in geordnete Verhältnisse abschnitt, sie unlöslich mit seinem eigenen Gedeih und Verderb verband und gleichzeitig eine Atempause erhielt. Bis Saul, der wie ein Würgengel gegen die Parteigänger der Priesterschaft und Samuels raste, ausgetobt hatte. Nach reiflichster Erwägung sagte sich David, dass das Unerwartete und Unwahrscheinliche häufig das Klügste ist. Er überschritt die Grenze im Westen und der Philisterschreck und judäische Heros nahm Zuflucht bei dem derzeit die Vormacht der fünf philistäischen Fürsten führenden König Achis von Gat. Zunächst versuchte er es inkognito. Dass kriegsgewandte Beduinenstämme sich freiwillig zur Landsknechtschaft anboten, war nichts Ungewöhnliches, aber man erkannte ihn und aus der Todesgefahr rettete ihn nur eine schnelle List. Es gelang ihm, das Misstrauen des Achis zu besiegen. In der Tat musste ja der Übertritt gerade zu den Philistern nach menschlichem Ermessen David auf immer von den Hebräern scheiden. Von den inneren Gegensätzen und Zusammenhängen im Reiche der Feinde wussten die Philister nicht genug. Auch war feines diplomatisches Spiel, wie es den Semiten geläufig war, ihrer Geistesart fremd. Achis wies David und seinen 600 den Wohnbezirk von Ziklag an und verpflichtete sie zur Lehens- und Heeresfolge. Man konnte jeden waffenfähigen Mann gebrauchen, denn die immer noch aufgeschobene große Auseinandersetzung mit den Hebräern stand nahe bevor. Die göttliche Fügung bewahrte David davor, auf Seiten des Erbfeindes gegen die eigenen Stammesgenossen kämpfen zu müssen. Er konnte den Ausgang der kommenden Kämpfe fern vom Kriegsschauplatz abwarten und stattdessen mit den Amalekitern abrechnen, die während einer vorübergehenden Abwesenheit Ziklag überfallen und alles, sogar seine Frauen, als gute Prise mitgenommen hatten. Er jagte ihnen ihren Raub wieder ab, machte große Beute dazu und bekam seinen stattlichen Harem wenigstens äußerlich unversehrt wieder. Und während er mit seinen mehr oder weniger angenehmen Privatangelegenheiten vollauf beschäftigt war, vollzog sich das Schicksal seines Volkes. Denn diesmal ging es ums Ganze. Die Heeresmacht der Philister war stärker und besser gerüstet als je. Der Vormarsch von ihrem Versammlungsort Afik, wo einst Israel vernichtend geschlagen worden war, vollzog sich so überraschend, dass die Ebene Jezreel besetzt und damit ein Keil mitten ins Nordland getrieben wurde, ehe die Mobilisation der Hebräer abgeschlossen war. Trotzdem war ihre Lage nicht verzweifelt, denn es gelang noch rechtzeitig, den Kamm des die Ebene abschließenden Gebirgszuges Gilboa zu besetzen. Der Durchbruch war vereitelt, aber die Stellung war schon wegen der Verpflegungsschwierigkeiten nicht lange haltbar. Saul musste sich zu einem entscheidenden Stoß in die Vorberge entschließen. Die Stimmung bei den Hebräern war keine gute. Sie hatten schon in größeren Schwierigkeiten sich befunden, den Mut nicht verloren, waren voll Zuversicht gegen die Übermacht in den Kampf gezogen, hatten durchgehalten und sich mit Ehren aus der Affäre gezogen. Aber da besaßen sie einen Führer, dem sie blind vertrauten. Daran aber fehlte es diesmal. Die Unbegreiflichkeiten Sauls, besonders in seinem Streit mit David, hatten ihm viele Herzen entfremdet, auch schlichte Männer irre gemacht. Die Priesterverfolgungen, die unverhüllte Abneigung gegen den Süden hatten Missmut erweckt und nur widerwillig, kritisch, nörgelnd und langsam hatten die judäischen Truppenteile sich eingefunden. Sie verdarben die Stimmung und den Kampfesmut auch der anderen. Das Ärgste aber war, Saul selbst fehlte der eiserne Wille zum Siege. Seine Anordnungen waren unklar, fahrig, zögernd, einander widersprechend. Und schweren Herzens erkannten Abner, Jonathan und die anderen Unterführer, dass der Mann, der einst voller Tatkraft, in einseitiger Geschlossenheit und in unbeugsamer Energie sie zum Siege geführt hatte, jetzt in der Stunde der höchsten Gefahr schwankte, unsicher und dilettantisch und fast ein geistesabwesender Träumer war. Dass er vor Beginn des Treffens Orakel einholte, war noch begreiflich. Das geschah mit Rücksicht auf das Heer. Das Unterlassen des alten Brauches hätte einen großen Teil eingeschüchtert. Klug war es trotzdem nicht, denn dass die plötzlich von ihm heranbefohlenen Priester gar nichts oder nichts Gutes weissagen würden, war zu erwarten und traf auch pünktlich ein. Den Truppen teilte man dies natürlich nicht mit, gab ausweichende Auskunft. Was aber die Umgebung Sauls befremdete und bestürzte, war, dass der König selbst von dem unerfreulichen Ergebnis beeinflusst schien. Dies war in der Tat der Fall. So freigeistig Saul Zeit seines Lebens gewesen war, die letzten Vorfälle hatten ihn verwirrt und mystischen Vorstellungen zugänglich gemacht. In der Nacht vor dem angesetzten Schlachttag fragte er plötzlich, ob nicht ein Wahrsager in der Nähe weile, und begab sich mit nur wenigen Vertrauten nach dem nahegelegenen Flecken Endor, wo eine zauberkundige Frau hauste. Sie entsprach, von den aufmerksam beobachtenden Lagerpriestern schnell verständigt und über alles Notwendige und Wissenswerte genau unterrichtet, den besten Erwartungen. Mit einem wilden Aufschrei bezeichnete sie den verkleideten und vermummten König mit seinem Namen, ließ sich Straffreiheit zuschwören, da ja auf Wahrsagerei der Tod stand, und begann dann in ihrer unheimlich ausstaffierten Höhle eine feierliche Beschwörung. Samuel hatte der König zu sehen verlangt. Wenn schon ein Toter bemüht wurde, so war der alte Gegner doch der ehrlichste unter seinesgleichen. Ihm wurde er zwar nicht sichtbar, so weit reichten die Kräfte der alten Zauberin offenbar nicht hin, aber sie versicherte, sie selbst erblicke den Geist genau. Es sei ein ganz alter Mann im Priestergewand und er sei bereit, vor den Ohren des Königs sich verständlich zu machen. Eine tiefe und grausig verstärkte Stimme prophezeite alsbald vom dunklen Hintergrund her Tod, Verderben und Gotteszorn, dass man das Gruseln lernen konnte. Und sicherlich konnte es ebenso gut Samuels Stimme sein wie die irgendeines anderen. Angewidert durch das dumme Gaukelspiel, das er durchschaute, erhob sich Saul rasch und wollte ins Lager zurückkehren. Da er aber in den Vorbereitungen zur Schlacht den Tag über nicht zum Essen gekommen war und nun auch des Schlafes entbehrte, befiel ihn eine Schwäche. Er musste sich auf dem Bette des Weibes ausruhen und trotz Widerstrebens einen Bissen zu sich nehmen. Der Anfall des Königs beunruhigte seine Begleitung sehr. Einige deuteten ihn so, als ob er die Prophezeiung der widerlichen alten Hexe irgendwie ernst nahm. Das war nicht der Fall. Aber Ekel und Verachtung vor menschlicher Torheit und Verworfenheit hatten sich in Saul noch gesteigert. Er sah von seinem Zelte aus hinab in das Land, das noch friedlich im Schein der erblassenden Sterne dem nahenden Morgen entgegenruhte. Stand die Sonne über dem Horizont, dann würde das Angriffssignal ertönen und wieder, wie so oft schon, entfesselten sich hüben und drüben der Blutrausch und die Mordgier. Vielleicht wurde zufällig Wahrheit, was das Gespenst von Endor verkündet hatte. Vielleicht ging es diesmal auch an sein und seiner Söhne Leben. Und wenn heute nicht, so morgen oder eines anderen Tages. Denn wann und wie sollte das Gemetzel je enden? Ende von Abschnitt 7. Gelesen von Alice Stein.